suchte sein Glück irgendwie. Doch eine Chance, die gab man ihm nie. Mit unguten Freunden kam er von der Bahn. Er war